Kapitel 5 Verben Vergangenheit Perfekt 1 Übung 1 Regelmäßige Verben Ergänzen Sie die Perfektform mündlich oder schriftlich. Beispiel A. Kaufen Ich habe gekauft. A. Kaufen Kaufen. Ich habe gekauft. B. Hören. Hören. Ich habe gehört. C. Warten. Warten. Ich habe gewartet. D. Lachen. Lachen. Ich habe gelacht. E. Tanzen. Tanzen. Ich habe getanzt. F. Wohnen. Wohnen. Ich habe gewohnt.